Wie kürzlich getrailert, haben sich Piraten da aufgemacht, den Dümmer See anzulaufen, dort anzulanden und vom 13. bis zum 15. September 2024 zu Brunch podcasten. Genau, podcasten heißt das jetzt. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen sich auch einige Mitglieder der legendären Tuckahacker-Crew unter den PiratInnen befinden und zudem wird darüber gemutmaßt, dass sich überaus plötzlich und unerwartet sogar für einen Tag ein etwas unbekannterer Pirat nebst seiner Holden unter die Menge mischen könnte. Ob es sich lediglich um Gerüchte oder möglicherweise doch um Tatsachen handelt, wird sich mutmaßlich nur vor Ort nachprüfen lassen, denn wer außer LandratInnen und gutgläubigen Lemmingen würde im Nachhinein ungeprüft auf neumodische Fake News hereinfallen wollen? Zumindest niemand aus dem Kreis meiner Hörerschaft. In diesem Sinne, harhar, Gefahr! Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 193, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Möget ihr in interessanten Zeiten leben, lautet ein oft missverstandener Wunsch, doch tatsächlich, letztes Jahr kamen die Wikinger, dieses Jahr die Piraten und was kommt 2025? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas mit Boot, wie ich hoffe. Vielleicht ja wieder eine Nordseetaufe. Oder vielleicht doch ein neues Abenteuer für den Micha und mich. Der Ulf schrieb dazu in Trötenhausen, @Konservenradio Dosenhausen, ihr sucht doch noch einen Cash, den man mit Auto machen kann. Eventuell ist das hier was für euch. Es handelt sich um den Cash GC2VT7G. Erstmal vielen Dank und viele Grüße an Ulf. Bei dem Listing handelt es sich um einen Earth Cache und es beginnt so. Dies ist kein schneller Park and Grab. Ihr werdet auf der gesamten Route keine Infotafel finden. Die Gesamtroute beträgt mindestens 25 Kilometer, die aber immer mit einem Kfz befahrbar sind. Zumindest wenn ihr keinen tiefer gelegten Golf 1 fahrt. Aha, ein Earth Cache also. Grundsätzlich nichts Despektierliches, es müssen Aufgaben erfüllt werden, wie zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit bestimmen. Das mag sicherlich interessant sein, aber ein Abenteuer sieht für mich anders aus, will sagen, bei der Bestimmung der Fließgeschwindigkeit fehlt mir der abenteurige Kick. Es sei denn, man täte es mittels eines Rafting-Bootes, aber hey, das ist hier nicht wirklich gefordert und wäre mir vielleicht sogar ein Hauch zu körperlich anstrengend. Wobei die Schale, so heißt dieser Fluss, wobei die Schale auf mich nicht wirklich wie ein reißender Strom in einer Klamm wirkt. Zumindest nicht in der regenlosen Trockenheit eines Sommers. Dieses Sommers. Tatsächlich sind das allerdings lediglich Mutmaßungen meinerseits, denn ich kenne eine Schale nur mit Obst oder Müsli. Egal, den Cash würde ich bei Zeit mal machen wollen, falls... In der Gegend, aber zum extra Hinfahren wäre er mir nicht genug Abenteuer. Im Gegensatz dazu lässt mich ein anderes, jüngst erlebtes Abenteuer nicht mehr los. Ihr ahnt es bereits, es geht um Eloria und die Geschichte der Tiefenbergs. Vorweggenommen, wir haben den zweiten Teil noch nicht bestritten, ja noch nicht einmal gebucht. Dafür habe ich mir viele Gedanken zur Logik innerhalb der Geschichte gemacht und bin zunächst auf einige Widersprüche gestoßen. Vermeintliche Widersprüche, je nachdem, welche Voraussetzungen man ansetzt bzw. welche Motivation man den Protagonistinnen für ihre möglichen Handlungen unterstellt. Blöd nur, sobald man mutmaßliche Antworten in der einen Sache hat, stellen sich Fragen an anderer Stelle. Es ist vertrackt und sicherlich einer Sonderkonserve mit einem Hauch Fanfiction wert. Auch hätte ich nicht übel Lust, den ersten Teil nochmals zu spielen, diesmal jedoch in den Rollen der zweiten Gruppe, um die Erlebnisse der anderen selbst zu erfahren. Vielleicht steigere ich mich da aber einfach nur zu sehr rein. Bei Sachen, die mir gefallen, passiert das zuweilen, wie sich ältere HörerInnen erinnern werden. Wenn es sowas doch online gäbe. Allgemeines Gelächter. Schon gut. Ich weiß, dass es Online-Rollenspiele gibt, aber... Gibt es auch adäquate Adventures, in denen man gegebenenfalls in kleinen Gruppen gemeinsam Mysterien innerhalb einer Geschichte löst? ohne Kämpfe mit Gegnern und lästiger Würfelei, vielleicht etwas in der Art von Myst für Kleingruppen bis 4 Leute, die zusammen oder temporär getrennt Dinge finden und Rätsel lösen, um zum Schluss gemeinsam das große Ganze aufzudecken. Ich finde, das hätte was und mutmaßlich gibt es das auch schon. Ich kenne es halt nur noch nicht, was mit großer Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass ich kein Freund von Online-Spielen bin. Da weißt du ja nie, was auf deinen Rechner kommt und für so einen Quick-and-Dirty-Spielrechner bin ich zu geizig. Tatsächlich gefällt mir so ein reales Spiel in greifbarer Kulisse viel besser. Eine solche Kulisse mit einer Storyline und Rätseln für mehrere Wochen, spielbar ohne Zeitbegrenzung innerhalb der Öffnungszeiten, abgerechnet nach Stunden. Man geht allein oder als Gruppe rein, schaut, was man herausfindet, kann jederzeit stoppen und sobald es zeitlich passt, weitermachen, bis man durchgespielt hat. Das Ganze wünschenswerterweise nicht weiter als maximal eine Fahrtstunde entfernt. Klar sind auch andere in der Kulisse und möglicherweise spielen sie dasselbe und vielleicht muss man eine gewisse Heimlichkeit an den Tag legen, um keine offensichtlichen Tipps zu geben oder gerade dies tun, um Informationen zu erhalten. Vielleicht sind auch Mitarbeiter vor Ort, die nicht als solche erkennbar sind, die einen aber auf falsche Fährten bringen. Überhaupt könnte man selbst temporär zu einem fixen Teilzeitcharakter werden, zum Beispiel als Bibliothekarin, Barkeeperin, Polizist, Detektiv oder Rezeptionistin und sich auf diese Weise Stundenkredits erwerben. Beispielsweise arbeitet man offiziell in der Bar, erfährt dort etwas, was einen weiterbringt, dem man in seiner Freizeit nachgehen kann, sobald die Schichtstunde zu Ende ist. Wenn das eigene Handeln als Nebeneffekt Einfluss auf die Storyline interagierender Spielerinnen hätte, wäre kein Spielstrang wie der andere und die Möglichkeiten für die Spielerinnen endlos. Insbesondere dann, wenn es Aufgaben gäbe, die man nur im Team lösen kann und von Fall zu Fall mindestens 2, 3 oder mehr Leute benötigt. Wer hat die Kohle, die Motivation sowie Grund und Boden für dieses Projekt, den ultimativen Rätselpark? By the way, um die Ecke gibt's das eine oder andere ehemalige Bundeswehrdepot. Vielleicht eine Möglichkeit, wenn der Preis stimmt? Freiwillige vor. Doch genug der Spinnerei. Leute mit richtig Geld bauen scharfkantige Fahrzeuge, die in Deutschland mutmaßlich keine Straßenzulassung erhalten oder fliegen zum Mond. Niemand baut solch einen Rätselpark und wahrscheinlich würde so ein Projekt ohnehin an Altlasten, der Lage und oder irgendwelchen Genehmigungen scheitern. Schade eigentlich. Denn die Idee begann gerade mir zu gefallen. Aber wo wir gerade beim Cachen sind. Ich komme leider nicht umhin, euch von einem Vorfall zu berichten, von dem ich unlängst Kenntnis erhielt. Hierzu schalte ich unser Hafenstudio zu Hein Voss. Hein, was hat sich bei euch zugetragen? Moin! Selbstverständlich werde ich euch nicht aufs Brot schmieren, um welchen Cache es genau geht, aber die Findigsten unter euch werden es möglicherweise ahnen. Es gibt ja diese Caches, die über die Jahre einen gewissen Ruf erlangten. Diese Caches von findigen Tüftlern, die keine Kosten und Mühen scheuten, um Findenden eine Überraschung zu bereiten. Hunderte Suchende folgten über die Jahre diesem Ruf, fanden die Dosen und waren voll des Lobes ob der Caches und ihrer Ausführung. Und Hunderte schafften es, den jeweiligen Caches ohne oder ohne nennenswerte Beschädigung so zu platzieren, wie sie ihn vorgefunden hatten. Hunderte sahen, staunten und verstanden die Mechanik und Hunderten war intuitiv klar, dass es vollkommen ausreicht, dass der Cache nicht aus dem Versteck fällt, wenn man ihn zurückgelegt hat. Aber immer kommt irgendwann eine dieser Personen. Die Frage ist nie ob, die Frage ist immer nur wann. Eine dieser Personen, frei jeglichen technischen Verständnisses und frei von jeglicher Intuition. Eine dieser Personen, abseits aller feinmotorischen Fähigkeiten, sprich, eine dieser Personen, die mutmaßlich der Ansicht sind, erst wenn ihre Kraft erschöpft ist, ist fest, ausreichend fest. Tja, und dann ist halt was verbogen, die Konstruktion defekt und es herrscht allgemeines Erstaunen ob der schieren Gewalt. Erschüttert ob des desolaten Anblicks, meldet sich der nächste Finder beim Owner und fragt voller Entsetzen, soll das so? woraufhin der Owner zunächst minutenlang Kopfschütteln um Fassung ringt. Jukinas, unglaubliche Bilder auf meinem Handy formten ein noch schlimmeres Video in meinen Kopf und jetzt brauche ich erstmal Therapie. Oder ein Lütten. Wie sagten schon die alten Schlosser, nach Fest kommt Lose. Oder auf unser Hobby gemünzt, wo rohe Kräfte denkfrei walten, kann kein Versteck die Dose halten. Tschüss aus Hamburg. Manche haben mehr als eine feuchte Filmdose in der Leitplanke einfach nicht verdient. Danke, Hein. Und mit dieser bedauernswerten Erkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 193 vom 11.07.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Piratenmanie. Sie nennen es Pirate Mania, also nächstes Jahr vom 4. bis 6.7.2025 im geschichtsträchtigen Waldbröl und der ollen Nutscheid-Kaserne. Die Pirate Mania, wie konnte ich das vergessen, so um eine Ecke quasi beim panaburiert piratigsten Waldwipfelpfad abseits jeglicher Küste. Dafür in einer Gegend in der Betontreppen unvollendeter Volkstraktoren Werkfantasien im Wald ins Leere führen und ein Galgenberg verwaiste. Brühl-Piraten. Einen aufregenden Tag voller Geocaching-Spaß und Piratenabenteuer erleben, sagen sie. Spannendes Programm, das für kleine und große Schatzsucher gleichermaßen faszinierend ist, schreiben sie. Mit interaktiven Piratenstationen und abenteuerlichen Schatzsuchen werben sie. Als hätte Blackbird selbst sein Hab und Gut in den Hügeln Oberbergs verscharrt. Sie sei die Crew der GC Liberty. Namentlich die Piraten Black Chicken, Jack Sparrow, Chat Botty, Wacky Wally Sheep und Mad Brain Martin. Behaupten sie. Doch nie von ihnen gehört. Arrrr. Klingt nach einer bootlosen Tagesreise für Captain Jack. Beziehungsweise einen alten Tackerhacker nebst seiner Holden. Ah! Hinfahren. Plündern der Tageskasse, Pirat manieren und vielleicht am nächsten Tag nochmal wiederkommen, falls nach dem lagerfeurigen Brandschatzen noch was übrig sein sollte, was sich zu holen lohnt. Arrr, ich schärf schon mal die Entermesser. Har, har, Gefahr! Aber erstmal geht's zum Dümmersee. Dieses Jahr. Und ein scharfes Entermesser kann man ja immer mal gebrauchen, oder? Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne. Nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmersee. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmersee war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de.